Miteinander sprechen. Übung 4a. Hören Sie drei Dialoge. Wer sagt Ja? Wer sagt Nein? Markieren Sie. Hallo Monika. Hallo Jürgen. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Wie geht's? Danke, gut. Ich habe Feierabend und gehe in die Disco. Kommst du mit? Leider kann ich nicht. Ich muss jetzt schnell nach Hause. Ich habe heute Besuch, mein Bruder und seine Familie. Ach so. Dann sehen wir uns vielleicht am Wochenende? Ja, vielleicht. Tschüss.